Fernsehen hakt mal wieder. Das Fernsehen hat ein bisschen Startschwierigkeiten in der letzten Zeit. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, da hätte ich am liebsten getötet. Wart ihr schon mal in einer solchen Situation, in einer solchen Grenzsituation, wo ihr vielleicht unter Umständen oder kurz davor wart, etwas ganz Schlimmes anzustellen, wirklich zu tun? Vielleicht aus Rache, aus Notwehr oder aus Zorn. Da hätte ich am liebsten getötet, da hätte ich beinahe getötet. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, meine Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Nummer, und ihr könnt mich auch per Fax erreichen unter 0800 5678 110. Cordula ist die erste heute Nacht, 40 Jahre alt. Hallo Cordula. Ja, hallo. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Da hätte ich am liebsten getötet. Warst du mal in einer solchen Lage, in einer solchen Situation? Ja. Erzähl mal. Als ein LKW-Fahrer mein Kind überrollt hat. Warst du dabei? Nein, ich kam ungefähr eine Stunde oder was später nach dem Unfall. Ich habe aber mein Kind noch auf die Straße liegen sehen. Nach einer Stunde? Ja, mein Sohn war mit einem Nachbarkind. Und der hat angerufen. Die Polizei hat auch gesagt, wir waren schneller. Weil normalerweise würde die Polizei mich erst Bescheid sagen, wenn alles von der Kreuzung ist. Also ich muss jetzt nochmal fragen, der Unfall war passiert und nach einer Stunde lag das Kind noch immer auf der Straße? Ja, ich weiß es nicht, ich zeitlich. Ich vermute mal, dass es nicht so sehr lange war, aber dir kommt es durch den Schock vielleicht, dass du die Zeit ein bisschen durcheinander gebracht hast. Die Kreuzung war aber sehr lange gesperrt. Wann war denn dieses Unglück? Am 24.03. In diesem Jahr? Mhm. Wie alt war dein Kind? 12. Ist das Kind direkt gestorben bei dem Unfall? Ja. Also du bist da hingekommen und hast dein totes Kind dort liegen sehen? Ja, das war zwar mit der Notdecke, die Pflicht ist, die goldene und silberne Decke, da war das zwar zugedeckt, aber ich konnte noch Strümpfe, Schuhe und Blut und das Fahrrad. Ich konnte noch alles sehen. Hast du das Gesicht auch gesehen? Nein, ich wollte. Ich habe 6 Polizisten festgehalten. Ich durfte nicht. Ich wollte mein Kind. Ich wollte zeigen, dass ich da bin. Aber Cordula, weißt du den Unfallhergang? Hat man dir das genau geschildert hinterher? Ja. Nur im Voraus muss ich dir eins sagen, es ist noch keine Gerichtsverhandlung gewesen. Also ich erzähl mal so, wie du das gehört hast oder so, wie man dir das erzählt hat. Mein Sohn und der LKW-Fahrer kamen aus der gleichen Straße. Dein Sohn auch mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Nein, mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Und er wollte die Straße gerade überqueren. Der LKW wollte rechts abbiegen. Und da hat mein Kind übersehen. Dein Kind fuhr quasi parallel zu dem LKW? Ja. Und hat das Kind übersehen. Er hat also die Schuld, dass das zu diesem schweren Unglück gekommen ist. Ja. Hast du diesen Mann dann... Nein, schon weg. Der war weg. Das war sein Glück. Das war sein Glück. Was hättest du gemacht, wenn er noch vor Ort gewesen wäre? Ich weiß nicht. Ich hatte so viel Kraft. Ich musste 6 Polizisten festhalten. Ich hatte so viel Kraft. Wenn er da gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch mehr Kraft gehabt. Ich weiß nicht. Du sagst, dass diese Gerichtsverhandlung noch nicht war. Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass das für dich etwas ganz Schweres ist, was da vor dir liegt. Oder? Ja. Wann wird die sein? Weißt du das? Nein. Mhm. Nein, ich weiß es nicht. Gibt es denn irgendeine Stellungnahme von diesem LKW-Fahrer hatte sich mal gemeldet bei dir oder bei euch. Ich weiß nicht, ob du mit einem Mann noch zusammenlebst, mit dem Vater des Kindes. Ja, er hat einen Brief geschrieben, aber da stand nur drin, dass das mehr als 3 Monate her ist und dass er die Sache immer noch nicht versteht. Kam denn aus dem Brief heraus, dass ihn das beinahe genauso mitnimmt wie dich? Nein. Nein. Nein. Hat er sein Beileid ausgesprochen? Nein. Er hat auch nicht geschrieben, dass es ihm leid tut? Nein. Was sollte dieser Brief denn dann? Ich weiß nicht. Der ist mehr von einer Bekannte, die hat bei der Firma, wo der LKW von ist. Weil da ist eine ganz große Frechheit gelaufen. Die haben mir einen Brief geschrieben und ich musste noch nach Porto zahlen. Ich musste 2 Mark 10 Strafporto zahlen. Hast du reagiert auf diesen Brief? Ich habe den gleichen Tag ich habe den Brief aufgemacht, weil ich das gedacht habe, es wäre ein guter Bekannter, ein guter Freund, einer, den das wehtut. Und als ich den Brief aufmachte und las, dass es eben die Spedition war, da habe ich geschrien und ich habe die Nummer gewählt und ich habe in das Telefon reingeschrien. Und dann hat man mir den Hörer aus der Hand genommen und aufgelegt, weil ich wäre bald am Telefon zusammengebrochen. Ich hatte Wut. Für die 2 Mark 10 hätte ich mein Kind lieber eine Kerze gekauft, ein Blümchen gekauft. Aber wird es passieren, wenn die Gerichtsverhandlung ansteht oder wenn sie stattfindet, dass du diesem Mann ins Gesicht schauen musst? Bitte? Ich sage, wenn diese Gerichtsverhandlung ansteht, dann wirst du diesen Mann sehen, du wirst ihm in die Augen gucken. Was macht das jetzt, welches Gefühl löst das in dir aus, wenn du dir das vorstellst? Ich werde mir das Gesicht merken. Hast du immer noch dieses starke Gefühl der Rache, welches du am Unfallort hattest? Kann ich da jetzt ehrlich drauf antworten? Ich meine, man hört uns ja und ich weiß ja nie, ob der Gegner uns hört. Wir sind ja nicht alleine. Ich glaube, diese Antwort reicht aber auch schon. Danke. Weißt du eigentlich was über diesen Fahrer? Hat der noch den Führerschein? Fährt der? Ja, der fährt wieder. Der fährt wieder? 8 Tage, nachdem er mein Kind überfahren hat. Weil er nicht betrunken war, durfte er den Führerschein halten. Ich habe direkt, wie die Kriminalpolizei hier war, habe ich gesagt, der Mann war betrunken. Oder er hat mit dem Handy. Oder er hat nach einer hübschen Frau geguckt. Aber alle 3 Teile, egal was ist. Deswegen hätte mein Kind nicht sterben dürfen. Und dann hat man mir direkt gesagt, dass er nicht betrunken war. Dass er nüchtern war. Ich habe das gerade so am Rande gefragt, du hast es gar nicht beantworten können, weil ich so in einen Satz eingebaut habe. Lebst du mit dem Vater des Kindes zusammen? Ja. Gelingt es euch beiden, deinem Mann und dir, diesem Mann und dir, euch so ein bisschen die Trauer zu erleichtern? Euch zu helfen gegenseitig? Nein. Nein. Könnt ihr überhaupt zu Hause über dieses unglaubliche Unglück reden noch? Nein, unter uns. Nein, reden wir eigentlich nicht. Hast du denn irgendeinen Menschen, dem du dein Herz anvertrauen kannst und wo du deine Sorgen und deinen Schmerz mitteilen kannst? Ach, Domian, das Schlimme ist, du möchtest immer reden. Und dir kommt das manchmal vor, als ob die Leute, als ob die sagen, die wollen da nichts mehr von hören. Denen ist das lästig. Und ich will kein Verlust fallen. Wie geht denn dein anderes Kind, dein Sohn, damit um? Ich habe noch mal eine Tochter. Ach, noch eine Tochter. Ich hatte nur einen Sohn und eine Tochter. Ja, und wie geht dein Sohn damit um? Meine Tochter. Mein Sohn. Ach so, das habe ich jetzt falsch verstanden, ja. Ich weiß nicht. Auch wir reden nicht darüber. Wir waren eigentlich nie so, aber das hat uns irgendwo hat es uns jeder in eine der Ecke gedrückt. Also, Keuler, ich glaube, dass kein Mensch das ermessen kann, was du und was ihr durchmacht, der nicht selbst so etwas schon mal erlebt hat. Und ich glaube ganz einfach, wenn du den Eindruck hast, dass die Leute gar nichts mehr davon wissen wollen, dass denen das lästig ist, dass du jemanden, und wenn es jemand Professionelles ist, suchen solltest, mit dem du immer reden kannst. Ich glaube, die einzige Chance, wenn man in so einer tiefen Trauer steckt, besteht darin, zu sprechen, nach draußen zu gehen. Und die größte Gefahr ist, glaube ich, wenn man nur in sich bleibt und sich immer wieder im Kreis dreht und immer dasselbe denkt und aus dem Leid überhaupt nicht herauskommt und sich immer mehr reindreht in die Schmerzen. Hast du mal darüber nachgedacht? Vielleicht im... Es gibt sicher auch Selbsthilfegruppen von betroffenen Eltern, die auch Kinder verloren haben bei Unfällen. Ich weiß nicht. Ich möchte dir sehr gerne anbieten, dass du jetzt im Anschluss an unser Gespräch mit meiner Psychologin, das ist die Elke Dunajski, heute Nacht, jetzt noch weiter dich unterhältst. Möchtest du das? Ja, wenn ich nicht störe. Nein, du störst überhaupt nicht. Du störst überhaupt nicht. Du kannst mit der Elke so lange reden, wie du nur irgend möchtest. Hier stört niemand, der so ein Leid und so ein Schicksal zu tragen hat. Ich möchte dir von meiner Warte aus, ich bin ein ganz fremder Mensch, ich kenne dich nicht und du kennst mich vielleicht nur aus dem Fernsehen, mein tiefstes Mitgefühl aussprechen, Cordula. Danke. Und hoffe sehr, sehr, sehr, dass dieser Mann zur Rechenschaft gezogen wird. Dadurch wird sein Kind nicht mehr lebendig, aber dass es zumindest ein wenig Gerechtigkeit gibt auf der Welt. Und dass du deine Schmerzen ertragen kannst. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich euch, eurer Familie. Gut. Leg bitte mal jetzt auf. Du wirst sofort von der Elke wieder angerufen von uns. Ja? Okay. Auf Wiederhören, Cordula. Wiederhören. Es geht weiter mit Ilka. Und Ilka ist 24 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen, Ilka. Unser Thema heißt, da hätte ich am liebsten getötet. Und ich habe vorhin so gefragt, ob ihr schon mal in solchen Grenzsituationen wart, wo ihr beinahe dieses Tabu überschritten hättet. Mhm. Warst du mal so in einer solchen Lage? Oh ja. Also ich stand bei uns zu Hause im Wohnzimmer, habe auf die Terrasse geguckt, hatte ein Messer in der Hand, habe meinen Vater auf der Terrasse sitzen sehen, habe gedacht, so, jetzt gehe ich raus. Und ersteche ihn einfach. Warum? Weil ich so einen Hass auf ihn hatte für meine ganze miserable Kindheit. Du bist jetzt 24, wann wolltest du das machen mit dem Messer? Ja, so ich denke 15, 16 war ich da ungefähr. Miserable Kindheit, inwiefern? Also es ging mir oberflächlich gesehen gut, wenn man uns von außen betrachtet hat, war alles in Ordnung. Nur es war einfach so, es hat einfach die Liebe gefehlt. Es war einfach so, wenn ich irgendwie mal geweint habe, dann haben sie mich nicht auf den Schoß genommen und haben mich nicht getröstet. Und also die Mutter auch nicht? Nein. Also es ging dann irgendwie der Spruch, ja, Indianer kennt keinen Schmerz und wurde mir auf die Schulter geklopft und gut. Also du bist kalt aufgezogen worden? Ja. In einer Kälte, ohne, Und Streicheleinheiten ohne Herzlichkeit. Ja. Mhm. Oh ja. Und wenn ich dann mal bei meiner Oma war, habe ich mich natürlich wohl gefühlt. Und dann weiß ich noch, da wollte ich da einmal übernachten. Und dann haben sie mich da weggezerrt. Und ich habe gebrüllt wie am Spieß. Mhm. Mhm. Alles solche Sachen. Bist du Einzelkind? Ja, leider. Mhm. Mhm. Warum, was glaubst du, warum waren deine Eltern so zu dir als Kind? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Hilflosigkeit teilweise auch. Naja, Hilflosigkeit. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Nun gab es diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dass du deinen Vater hast sitzen sehen auf der Terrasse und du hast ein Messer in der Hand. Dann wärst du am liebsten rausgegangen und hättest etwas angestellt. Ja. Warum kam das gerade in dem Moment so sehr hoch in dir? Also warum es in dem Moment kam, das kann ich mir bis heute nicht erklären. Mhm. Es war einfach so, er saß da und es lief mir alles durch den Kopf, so was so war. Also er hat mich früher geschlagen. Ach, das kam auch noch. Für Nichtigkeiten. Das war, wenn ich war früher in der Grundschule und habe immer Mittag im Kindergarten gegessen halt. Mhm, und dann wollte ich das mal nicht machen und habe dann einfach gesagt, ich wollte mit meiner Freundin nach Hause gehen, mit ihr spielen. Mhm. Und dann habe ich aber zu Hause gesagt, dass die mich da nicht reingelassen hätten in den Kindergarten. Das war natürlich nicht richtig. Die hätten mich natürlich reingelassen. Mhm. Und dann hat er gemeint, das ist eine Lüge und dafür hat er mich dann so geprügelt irgendwie, das hat ein Kind nicht verdient. Also er hat dich geschlagen und geprügelt. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, er hat dich auch misshandelt? War das so krass? Also mittlerweile würde ich es sagen. Ich habe es früher immer abgetan, aber es war einfach... Bist du dann mit dem Messer rausgegangen auf die Terrasse? Ja, bis zur Tür. Und dann saß er da und dann tat er mir leid irgendwie. Mhm. Dann habe ich gedacht, das ist ein armes Schwein irgendwie. Nun sind viele Jahre, es sind fast 8 Jahre vergangen seitdem. Wie stehst du denn heute zu deinen Eltern und zu deinem Vater? Ich spreche mit ihnen oberflächlich, aber das war es dann auch. Also ich bin halt auch krank geworden, Depressionen und alles drum und dran und war in der Klinik und... Richten sich denn der Zorn oder diese Aversion mehr, richtet sich das mehr gegen den Vater? Oder ist das gleich verteilt auf Vater und Mutter? Also es richtet sich hauptsächlich gegen meinen Vater. Ich denke, er hatte meine Mutter einfach auch so voll im Griff. Mhm. Und das merkt man ja auch an, die ist völlig dünnhäutig geworden im Laufe der Jahre und hat dann auch bei jeder, wenn ich mal ein falsches Wort gegen ihre Meinung gesagt habe, dann habe ich auch eine Watsche gekriegt. Mhm. Also es wurde immer schlimmer im Laufe der Jahre und das ist einfach... Also man kann sagen, dass jetzt, nachdem du eine erwachsene junge Frau bist, das Verhältnis zerrütteter ist denn je. Nee, also mittlerweile komme ich damit ganz gut klar. Jetzt habe ich irgendwie mehr einen Abstand geschaffen zu denen. Aber du hast nie mit denen, hast du mal mit denen wirklich auch über all das so geredet? Hast du denen das mal... Nee, hast du nicht? Nee, das konnte ich nicht. Warum eigentlich nicht? Es war mir zu schwierig, es war mir zu anstrengend. Also ich könnte mir vorstellen, dass... wenn du stabil genug dafür bist, dass dir das irgendwann mal gut täte, wenn du es tust. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Also ich habe ihnen gesagt, was mit mir los ist, dass ich halt krank geworden bin und mehr nicht. Mhm. Und ich glaube, sie wollen auch nicht mehr hören. Mhm. Die nehmen das eh nicht richtig ernst, glaube ich. Gab es denn danach nochmal so eine irrationale Geschichte in dir, dass du gewalttätig vielleicht hättest werden wollen? Also gegenüber meinen Eltern nicht. Es hat sich halt gegen mich gerichtet. Mhm, ja. Wie siehst du die Zukunft jetzt mit deinen Eltern? Wird sich das so einpendeln, wie es jetzt ist? So relativ neutral und distanziert? Ja, ich denke, ich werde irgendwann einfach keinen Kontakt mehr mit ihnen haben. Es wird auch so immer weniger. Mhm. Also ich habe auch geplant, wegzugehen aus Deutschland. Also ich will so weit wie möglich weg. Also, nee. Also da hätte ich am liebsten oder beinahe getötet und... Bei dir wäre es beinahe vielleicht unter Umständen der Vater gewesen. Es ist gut, dass du es natürlich nicht gemacht hast. Ne? Ja. Keine Frage. Ja. Aber man gerät vielleicht schon mal im Leben in eine solche Stimmung, ne? Oder in eine solche Lage. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Ilka. Ja, danke. Von Herzen. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Martina und Martina ist 40 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was war es bei dir, Martina? Es geht um meine große Tochter. Mhm. Wie alt ist die? 20. Ja. Jetzt 20 Jahre. Was? Die hat uns am 2. Weihnachtsfeiertag vor 3 Jahren offenbart, dass sie von einem ganz guten Freund, einem ganz guten Vertrauten, Vertrauens, Mann, Freund von uns. Von der Familie? Gebraucht wurde. Nee. Von ihm? Von ihr, ein guter Freund? Nein, von mir und von meinem Mann. Ja. Er hat bei uns im Haus gewohnt. Mhm. Ich habe für ihn mitgekocht. Er war alleinstehend, also geschieden. Mhm. Ich bin mit seinem Sohn in die Schule gegangen und ich habe dem Mann wirklich voll vertraut. Immer. Wie alt ist der Mann? Heute ist er über 70 schon. Über 70. Missbraucht deine Tochter, ist von diesem Mann missbraucht? Missbraucht, sag ich mal, in dem Sinne, er hat den Akt nicht vollzogen. Also sie hat mit mir drüber gesprochen. Wie alt war denn deine Tochter da überhaupt? Zwischen 6 und 8 Jahren. Zwischen 6 und 8 Jahren? Ja. Er hat den Akt nicht mit diesem Kind vollzogen, aber was hat er mit dem Kind gemacht? Hosen runter, bei sich. Ja, und? Und sie musste ihn anfassen, was man sich da also denken kann. Mhm. 2 Jahre lang. Ja. Und du hast nichts. Weggezogen sind. Und du hast nichts mitbekommen damals davon? Überhaupt nicht. Und du hast auch nicht mitbekommen, dass das Kind ein bisschen verstört war oder so? Nee. Hat er ihr was angedroht damals? Ja. Was denn? Dass ich oder wir das nie glauben würden. Mhm. Und das hatte auch einen Grund, weil er gewusst hat, dass. Selber hat mein Onkel mit mir gemacht. Mhm. Und mein Vater hat mir das auch nie geglaubt. Mhm. Und das hat aber meine Tochter mitbekommen. Mhm. Dass ich mit meinem, ich habe mit meinem Vater Diskussionen gehabt, wo das Kind damals als Kind noch dabei war. Mhm. Jetzt hat die Tochter das an diesem Weihnachtstag euch offenbart. Ja. Und da kam dieses Gefühl in dir hoch. Wenn er jetzt da wäre, würde ich ihn umbringen. Ja. Er war aber nicht da. Nee. Er war weg. Ich bin in Bayern und der ist in Stuttgart. Mhm. Also der war so ein Hass und so eine Wut, ja, dass du das... Ja, noch. Ist heute noch. Hast du diesen Mann seitdem irgendwann mal gesehen? Nee, zweimal angerufen. Du hast mit ihm geredet? Ja. Und hast du ihn damit konfrontiert? Ja. Und was sagt er? Das erste Mal hat er abgestritten und das zweite Mal hat er geschwiegen. Hm. Nach der Frage, warum? Das war die einzige Reaktion, die kam. Hm. Und das ist heute noch, wenn ich meine Große anschaue. Soll ich denn jetzt sagen? Einfach. Das kann nicht sein. Das gibt es nicht, dass ich das nie gemerkt habe. Ich mache mir Vorwürfe, ich mache. Und am liebsten würde ich ihn anzeigen. Mhm. Habt ihr euch aber? Meine Yvonne, also meine große Tochter ist Yvonne, die möchte das nicht. Mhm. Die sagt, Mutti, weißt du, was dann passiert? Dann muss ich aufs Gericht. Dann muss ich das alles nochmal mitmachen. Mhm. Und das ist was, wir sagen, nee. Mhm. Was man natürlich auch verstehen kann. Ne? Einerseits wünscht man sich, dass ein solcher Mann angezeigt wird. Dass er bestraft wird. Dass er auch mit seinen Vor allen Dingen, was das Allerschlimmste ist, er hat vor, wir haben den Mann, wir sind vor 10 Jahren nach dem Westen. Mhm. Wir haben den von Stuttgart zu uns geholt, weil er hat kein Auto. Mhm. Wir haben den hierher geholt und haben ihn dann nach Hause gefahren. Mhm. Und vor 5, 6 Jahren ungefähr hat er uns erzählt, er hat immer schon Kinder betreut, kleine Kinder. Das wusste ich auch. Auch drüben hat er das schon gemacht. Betreut? Ja, so aufgepasst mal. So. Das heißt, wer weiß, was da alles schon passiert ist. Ja, und da hat er gesagt, stell dir mal vor, Ina. Da hat die Melanie gesagt, ich habe da ja nur die Strumpfhosen gewechselt. Mhm. Ich hätte sie komisch angefasst. Mhm. Und da habe ich meinen Mann, ich sagte, Walter, ihr Kind anfassen, unvorstellbar. Mhm. Da haben wir uns noch gestritten, also nicht gestritten, da haben wir noch diskutiert darüber. Unvorstellbar war das für mich. Mhm. Absolut unvorstellbar. Mhm. Und dann kommt die Yvonne 2 Jahre später und sagt mir das. Ich bin da in einem Konflikt drin, wo ich sage, irgendwo schwirrt man das immer im Kopf und irgendwo werde ich damit nie fertig werden, weil wenn ich meiner Genugtuung Genüge gebe und den Mann anzeige, dann tue ich meiner Tochter nochmal weh. Mhm. Also man muss natürlich das respektieren, was deine Tochter jetzt sagt, ne? Dass sie das nicht möchte, dass das nochmal alles hochkommt. Und wenn ich das aber nicht glaube, dann hat der Mann recht. Mhm. Und ich tue meiner Tochter 100%. Ja. Wie geht es denn deiner Tochter jetzt, heute? Sie hat einen Freund, die ist glücklich, aber über das Thema will sie überhaupt nicht reden. Wie kam das denn überhaupt, dass sie dann nach so vielen Jahren euch das offenbart hat? Das habe ich vorhin gerade der Redaktion erzählt. Das kam so, wir hatten früher eine Katze. Mhm. Und die Katze, wir hatten mal eine Katze und in dem Haus, wo wir gewohnt hatten, eine Sattlerwerkstatt. Mhm. Und unsere Katze, die hat im Jahr 3-4 Mal Junge gebracht. Mhm. Und unter anderem auch in der Sattlerwerkstatt, wo er seine Wolle oder flocken darf, mhm, für die Sofas hatte. Ist auch vorgekommen. Und irgendwo haben wir gesagt, na irgendwie, nein, wer will denn die Katze umbringen? Zu DDR-Zeiten gab es schon den Tierarzt, der da dann eine Spritze gibt oder. Mhm. Und hat der Mann eben dann die Katze in die Mulde geworfen. Mhm. Also in den Fluss, ja, mit dem Sack. Ja. Und das haben wir mir, mein Gott, da war sie 18, haben wir gesagt, gut, Mensch, die Mulde, die hat der Walter damals um die Ecke gebracht. Mhm. Und da hat Ivan gesagt, was hat der gemacht? Mhm. Im Mörder ist er auch noch. Mhm. Ach so. Mhm. Und da hat sie uns das erste Mal erzählt, was er mit ihr gemacht hat. Und so kam es dann raus und hoch. Ja. Mhm. Und da bin ich habe fluchtartig das Zimmer verlassen, mhm, und bin hinten mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen. Vom Bad. Aber du kannst ja da keine Vorwürfe machen, Martina. Aber doch, ich hätte es merken müssen. Ja, du hättest es merken müssen, aber manchmal, du, es gibt da so sonderbare Dinge, gerade im Bereich sexuellen Missbrauch, wo die Kinder aus großer Angst sich so verstellen, dass selbst die Eltern es nicht merken. Ich habe es doch selber erlebt. Ja, aber wie hast du dich denn nicht selbst auch so verstellt? Doch. Ja, siehst du, umso besser kannst du es nachvollziehen. Also das kann man wahrscheinlich ganz emotional natürlich sehr gut nachvollziehen, das Gefühl, was du da gehabt hast. Vielleicht ändert sich die Meinung deiner Tochter doch noch und es kommt zu einer Anzeige. Eigentlich wäre es zu wünschen. Zu wünschen wäre es, ja, für den Mann, also für alle anderen Kinder, die noch, mhm, heute noch irgendwie, weil der Mann ist noch sehr rüstig. Ja, ich wollte gerade fragen, gibt es da noch Kontakte, dass er noch mit Kindern Kontakt hat? Kann ich mir schon vorstellen. Weißt du aber nicht genau. Mhm. Das ist das, was er immer gesucht hat. Mhm. Er hat immer schon Jugendliche, also wo ich so 20 war, war meine Tochter so, ich war 19, wo die Wann geboren wurde, also wo ich so 25 war, da waren noch, meine Kinder waren nicht der Einzige, mhm, die beim Walter, mhm, war. Also er hat immer wieder Kinder betreut. Ja. Martina, grüße ganz herzlich, von ganzem Herzen, deine Tochter von mir. Mhm. Und ich wünsche dir und eurer und deiner Familie alles Gute. Vielleicht kommt es zu einer Anzeige. Ich find's gut. Es war einfach mal gut drüber zu reden. Ja, glaube ich. Mit irgendjemandem. Ja. Weil mit der Familie ist das dann doch so, wo man schweigt einfach tot. Mm, ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Martina. Okay, tschüss. Tschüss. Andrea ist dran, 26 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Andrea, unser Thema. Da hätte ich am liebsten oder da hätte ich beinahe getötet. Ja, zuerst, ja, meine Eltern, die sind damals bei einem Verkehrsunfall, sind die umgekommen. Wie alt warst du, ne? Halt 16. Mhm. Und dieserjenige hat auch nicht gerade eine gerechte Strafe erhalten, wie es sich normalerweise gehört. Nämlich? Wie hoch war? Weil, dieser Mensch, der hat 3 Jahre auf Bewährung bekommen und hat halt auch seinen Führerschein behalten. War er schuld an dem Unfall? Er war schuld an dem Unfall. Beschreib mal ganz kurz, wie der Unfall passiert ist. Wie es passiert den ist, Hergang, ich ja, durch die Polizei, weil ich selber nicht dabei war. Ich stand halt dann halt nachmittags bei mir vor der Tür mit meinen Verwandten und hat mir das dann halt mitgeteilt, mhm, dass meine Eltern halt verunglückt sind. Mhm. Wie, du weißt nicht genau, wie das passiert ist? Ich weiß nur, dass der LKW-Fahrer angeblich eingeschlafen sein sollte und... Mhm. Dann muss es wohl geknallt haben. Meine Eltern waren aber sofort tot, wie mir gesagt worden ist. Also da gab es nichts mehr. Und meine Eltern, die sind halt dann gestorben und ich bin dann halt zu Pflegeeltern gekommen, circa 2 Wochen ungefähr. Und dieses Gefühl des beinahe töten Wollens, das bezog sich auf diesen Fahrer, auf diesen Autofahrer? Ja, nicht nur darauf. Sondern? Sondern auch auf meine Pflegeeltern. Und auf Zuhälter, die ich am liebsten umgebracht hätte. Dafür, was er mir angetan hat. Also da kommt ja ganz viel zusammen bei dir. Du verlierst dich ja. Ja, es klingt irgendwo unglaublich, aber es ist die Realität. Viele Leute kennen sowas nur aus dem Fernsehen. Mhm. Also bist du denn jetzt durch diesen Unfall, durch diesen tragischen Unfall der Eltern, bist du zu den Pflegeeltern gekommen? Genau. So, warum dieser Hass auf die Pflegeeltern? Weil mein Pflegevater mich missbraucht hat. Im Alter von Als du warst 16 Jahre schon, als du zu denen gekommen bist. Wie kam es da überhaupt noch zu, dass du dann mit 16 noch zu Pflegeeltern gekommen bist? Weil ich nicht volljährig war und weil ich zu dem Zeitpunkt halt, wie nennt man das, nicht zurechnungsfähig war. Ich stand ja unter Schock. Mhm, Also ich habe jedes Teil, also nach jedem Teil gegriffen, was mir irgendwo Hilfe bot, wieder einen Halt zu finden. Was da halt jemand ist, der mich irgendwo versteht, aber es war nie einer da, der mich verstanden hat. Hast du dir diese Pflegeeltern selbst ausgesucht? Ja, ne? Nein, das wurde das Jugendamt ausgesucht. Das wurde das Jugendamt ausgesucht? Ja. Ein 16-jähriger junger Mensch wird irgendwo hin verwiesen? Ja. Das ist ja auch ein Ding, ne? Es ist so hier in Deutschland. Dann hat der Pflegevater deine Notsituation quasi ausgenutzt und hat dich missbraucht und vergewaltigt. Schon direkt am Anfang, als du dann zu denen in die Familie kamst? Nach circa einer Woche. Nach einer Woche. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber es war ein ganz kurzer Zeitraum, in dem das passierte. Wie lange bist du dann bei denen geblieben? Circa 2 Jahre. Warum bist du so lange bei denen geblieben? Weil ich Angst hatte. Nun hast du gerade noch einen dritten Begriff vorhin gebraucht. Prostitution. Ja, und Zuhälter. Wie kamst du denn dann in dieses Milieu? Ja, durch meinen Pflegevater. Das auch noch durch den Pflegevater? Ja, es klingt unglaubwürdig, aber es ist so. Es ist auch mittlerweile, also es ist aktenkundig seit Jahren. Mhm. Erzähl mal, wie hat er... Er hat mich in eine Sauna, hat er mich gefahren. Also er war dann quasi dein Zuhälter oder was? Er hat mich quasi, da abgeliefert und hat halt die Hälfte des Geldes kassiert und die andere Hälfte des Geldes, was man da halt bekommt, hat halt dieser Bordellbesitzer erhalten. Da warst du 16 Jahre alt, ne? Das fing alles direkt am Anfang an, als du... Ja. Und das hast du 2 Jahre ertragen müssen? Ja. Ich hab... Wie kam es dann, dass du nach 2 Jahren dann von denen wegkamst? Ich bin durch die ganze Sache, wurde ich dann kokainabhängig. Mhm. Und habe halt auch andere Sachen genommen, weil ich das sonst nicht durchgestanden hätte. Und es war eines Tages eine Razzia und das war irgendwo eine Flucht für mich. Mhm. Und dieser Bordellbesitzer wurde vorher gewarnt. Also was heißt Flucht für dich? Flucht, dich der Polizei zu stellen, oder wie? Ja, raus aus dem Milieu. Mhm. Bist du da ins Gefängnis? Ich habe mir gesagt, entweder gehe ich jetzt drauf, mhm, durch Drogen oder was man mich hier kalt macht. Wo bist du denn dann hingekommen danach? Ich habe halt eine Aussage gemacht bei der Polizei und bin dann ein Jahr nach Berlin, musste ich dann. Das heißt, das Ganze nennt sich hier in Deutschland mehr oder weniger Zeugenschutzprogramm. Man bekommt eine neue Identität und wird damit alleine gelassen. Und also dieser Mann ist angezeigt worden, dieser Pflegevater in Anführungszeichen. Genau. Es gab auch einen Prozess, das hat halt hier stattgefunden, also hier in Köln. Und diese Leute haben 4 bis 3,5 Jahre bekommen, dafür, was sie Menschenleben zerstört haben. Die Leute, meinst du damit die Ehefrau auch von dem Mann? Ja, es sind alle bestraft worden. Die Frau hat auch mitgemacht und die wusste auch von Anfang an Bescheid. Ja. Mhm. Es klingt unglaubwürdig, aber es ist so. Mhm. Und drei Jahre, sagst du, gut, über 3 Jahre etwas. Ja, und ich habe dann halt die Aussage gemacht und bin danach nach Berlin gegangen für ein Jahr und habe eine neue Identität erhalten. Das ist ja wirklich ein unglaublich geballtes Leid, was da auf dich eingeflossen ist ab deinem 16. Lebensjahr. Das ist ich muss sagen, ich mache heute noch Therapie. Ja, wie lebst du heute mit 26? Du machst Therapie, bist du auch berufstätig? Ich bin berufstätig. Was machst du? Ich arbeite in einer Bäckerei. Und führst eigentlich ein normales Leben? Für den Außenstehenden ja. Der mich sieht, er denkt, ich führe ein ganz normales Leben. Aber ich werde halt nie richtig eine Beziehung eingehen können, weil ich war verheiratet, meine Ehe ist gescheitert durch die Vergangenheit. weil man einen psychischen Knacks abkriegt, weil es einfach irgendwann nicht mehr weitergeht. Lebst du alleine jetzt im Moment? Ich lebe alleine. Hast du heute immer noch diese Mord? Ja. Lust, sage ich mal, auf diese Menschen, die dir das angetan haben? Ja, mit Sicherheit. Weil ich nie normales Leben führen werden kann. Also die haben dein Leben zerstört? Man hat mein Leben kaputt gemacht. Und die sind relativ glimpflich davongekommen, ne? Ja. Die Gesetzgebung hier in Deutschland, sind so ein Bankräuber bekommt 10 Jahre und ein Mensch, der halt irgendwie eine junge Frau vergewaltigt, missbraucht und zur Prostitution zwingt, bekommt halt nur 4 bis 3,5 Jahre. Tut mir leid, wo ist denn hier in Deutschland noch die Gerechtigkeit? Denkst du manchmal an deine Zeit oder zurück, als du noch unter 16 Jahre alt warst, als du bei deinen leiblichen Eltern warst? War die schönste Zeit meines ganzen Lebens. Wo ich meine Eltern noch hatte. Also das war ein gutes Verhältnis alles. Das war ein super Verhältnis. Ich weiß nur eins, eine richtig normale Beziehung werde ich nie aufbauen können, weil irgendwann kommt alles raus. Bist du denn von der Kokainsucht gut weggekommen oder gibt es da noch Anfälligkeiten? Manchmal denke ich mir, ich hätte was. Also manchmal wünschst du dir, dass du was da hättest, oder wie? Ja. Aber ich hoffe ich nicht... Ich bin zwar Psychopharmaka, werde damit halt mehr oder weniger... Ja, dadurch werden halt die Depressionen gedämpft. Und mache halt meine Therapie. War auch 4 Monate lang stationär, stationärer Behandlung. Und habe das eigentlich relativ gut weggesteckt. Nur, ich werde halt, wie gesagt, nie ein richtig normales Leben führen können, eine ganz normale Beziehung aufbauen können. Das funktioniert bei mir nicht. Weil im Endeffekt, ich sag's mal ganz krass, bin ich gestört, was das angeht. Ich glaube, wenn man all dieses hört, was wir heute Abend gehört haben, und jetzt gerade deine Geschichte auch, Andrea, ich glaube, es geht euch allen draußen, die ihr jetzt zuhört und zuseht, genauso, dass man das immer verstehen kann, ne? Dass die Leute so einen Hass haben und... Ja, viele Leute, die mich nicht kennen, verstehen mich nicht. Ich werde als eiskalt abgestempelt, als Dorfpüppchen und... Hast du denn wenigstens vielleicht eine gute Freundin, die so alles... Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin. Und die weiß über alles Bescheid? Die weiß teilweise Bescheid. Warum hast du der noch nicht so ganz reinen Wein eingeschenkt? Weil ich nicht weiß, wie sie darauf reagieren wird. Meinst du, sie würde... Ich denke mir mal, sie würde zu mir halten, das auf jeden Fall. Da bin ich von überzeugt, Andrea. Wenn man deine Geschichte hört, muss man nur zu dir halten, zu wem denn sonst? Das Problem ist, okay, du sagst jetzt, man müsste es zu mir halten. Es gibt Situationen, da raste ich aus, da habe ich Angstzustände, ich habe Panik. Ich konnte eine ganze Zeit lang nicht irgendwo hingehen, in keine Stadt, weil die Menschenmengen, die haben mir Angst gemacht. Weil ich dachte, da steht jetzt jeden Moment einer, der erkennt dich wieder und dann war es das für dich. So, es ist bis heute nicht passiert, toi, toi, toi. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Weil du meinst, dass sehr, sehr viel verändern. Du meinst, dass die Leute um dich herum es auch schwer haben, mit dir, mit diesen ungewöhnlichen Verhaltensweisen umzugehen und das zu verstehen. Genau. Ja, aber vielleicht versteht deine Freundin dich eben noch viel besser, wenn sie den genauen Hintergrund weiß und das alles richtig einordnen kann. Und dir tut es bestimmt sehr gut, wenn du ihr wirklich alles, dein ganzes Schicksal öffnen kannst und hinlegen kannst. Du hast es mir jetzt auch alles so erzählt. Gut, ich bin ein fremder Mensch für dich, aber egal, du kannst es ja erzählen. Ja, das zu erzählen, damit habe ich ja kein Problem. Ich habe halt nur Angst davor, im Endeffekt, was du dann nachher sagst, das ist mir zu gefährlich oder... Verstehe, du hast Angst dazu. Ich kann es auch nicht mehr hören, es tut mir leid oder so, weil meine Bekannten oder meine Freunde, die können nichts dafür für meine Situation, wie es mir geht. Du hast auch Angst, die Leute zu verlieren, ne? Ich habe Leute dadurch verloren. Liebe Andrea, möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Jetzt? Wenn das geht. Das geht, ja, auf jeden Fall. Ja. Also, Weißt du, man muss ja vielleicht in all dem Grauen und der Traurigkeit vielleicht irgendwie auch noch das Gute sehen, dass du jetzt da raus bist und dass du einen Beruf hast. Und dass es ja irgendwie doch bergauf geht und nicht bergab. Ne? So kann man es doch sagen, oder? Liege ich da falsch? Nee, es ist schon richtig. Das Einzige, was ich halt noch sagen möchte, ist, was die Menschen halt nicht wegschauen sollen, wenn sie sowas bemerken oder wenn sie sowas sehen, was sie halt demjenigen helfen. Mhm. Ja, unbedingt. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und wenn es jemand sagt, der selbst die schlimmen Erfahrungen gemacht hat, ist es umso gewichtiger. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es weiter, wenn es auch sehr langsam geht, aber weiter bergauf geht, Andrea. Ja. Leg mal bitte jetzt dein Telefonhörer auf und die Elke ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Andrea. Tschüss. So, jetzt haben wir 1.41 Uhr und jetzt machen wir unsere Pause. Auf die Sekunde, 1.43 Uhr, hier ist Radio 1 Live aus Köln und das WDR Fernsehen aus Köln mit der Telefontalkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, da hätte ich beinahe getötet, da hätte ich am liebsten getötet. Wart ihr mal in einer solchen Situation, wo ihr das so empfunden habt, vielleicht aus Rache, vielleicht aus Eifersucht, aus Zorn, aus Notwehr, was auch immer, wo ihr ja vielleicht beinahe einen Menschen umgebracht hättet, weil die Gefühle so sehr in euch aufgewühlt waren und über euch gekommen sind. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, die Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111. 0800 5678 111. Ich begrüße ganz herzlich Daniel und Daniel ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß. Hallo. Ja, grüß dich, Domian. Ja, hallo. Mein Problem ist ganz einfach, ich hätte meinen Vater im Januar diesen Jahres fast umgebracht, also. Dein Vater? Ja. Mhm. Muss ich dazu sagen, er ist Alkoholiker, schon seitdem ich eigentlich auf der Welt bin. Und es gab eigentlich immer Ehestreit, also zwischen meiner Mutter und meinem Vater, der ist schon mit Messer, Schraubenzieher, Hammer, alles Mögliche ist da schon auf meine Mutter losgegangen. Mhm. Ja, und das war der 2. Januar gewesen, also es waren eigentlich, Silvester war noch jemand frei und dann eben 2. Januar, das war eben dieser Tag, da ist er dann wieder auf meine Mutter losgegangen, hat wortwörtlich zu ihr gesagt, er bringt sie um. Mhm. Tja, da hat er sie schon handgreiflich, also es hat sie schon angegriffen und ich habe mir das eine ganze Weile angesehen, habe dann noch mit ihm gesprochen. Da war er auch besoffen? Da war er auch besoffen gewesen, ja. Mhm. Hab noch versucht mit ihm zu reden, dass er hat ja absolut nichts mehr verstanden. Seine eigenen Wörter hat er durcheinander gesprochen, also, ja, und wo ich das dann gesehen habe, wie er dann wieder meine Mutter an den Hals gegangen ist, habe ich eben zum Baseballschläger gegriffen. Mhm. So, und... Du hast zum Baseballschläger gegriffen und hast auch zugeschlagen? Hab auch zugeschlagen, ja. Wohin hast du geschlagen? Ja, ich habe auf den Kopf gezielt gehabt. Also eigentlich Genick. Und auch getroffen? Na, so wie die Ärzte das dann hinterher erzählt hatten, hatte ich wohl Glück gehabt, 2 Zentimeter höher oder tiefer, dann hätte ich die Schläfe getroffen. Mhm. Also du hast ihm einen Schlag versetzt? Nee, ich habe zweimal zugeschlagen. Zweimal zugeschlagen. Und das beim ersten Schlag, das war Ohr gewesen, mhm. Ohr habe ich ihn da getroffen, da hat er sich nicht mal gerührt. Also er ist praktisch stehen geblieben dort an der Türe und beim zweiten Schlag, da habe ich in die Beine reingehauen, damit er wenigstens in die Knie geht oder irgendwas. Mhm. Da hat er sich dann zu mir umgedreht, hat mich angeguckt, ist ins Wohnzimmer gegangen und in dem Moment habe ich dann bloß mal gesagt, alle raus. Weil ich weiß, was im Wohnzimmer ist. Im Wohnzimmer hängen Waffen und weiß ich was alles, weil er ja eigentlich auch Waffensammler ist. Mhm. Hab zu meiner Mutter, zu meiner Schwester und alle, also die ganze Familie hab gesagt, die sollen raus auf die Straße. Ich bin hinterher, hab die Türen zugeschmissen, ja, und irgendjemand von den Nachbarn hat dann auf die Polizei gerufen. Die haben das dann irgendwie mitgekriegt. Also es gab einen Schlag ans Ohr, an den Kopf und es gab einen Schlag in die Beine. Ja, also irgendwie so Unterbecken. Ja, also aber diese Schläge von dir haben ihn nicht niedergestreckt. Nee. Er ist dann noch rausgelaufen? Er ist dann noch ins Wohnzimmer gelaufen, von der Küche aus. Mhm. Und tja, also was danach drinnen ablief, weiß ich nicht. Er ist dann praktisch ins Wohnzimmer reingegangen und wir sind ja dann raus. Ach, du bist nicht da geblieben. Ich dachte, du wärst da geblieben und der Rest der Familie ist rausgegangen. Nee, ich bin hinter meiner Familie hinterher. Mhm. Ich bin praktisch als letztes dann rausgegangen. Dann kam die Polizei irgendwann. Dann kam irgendwann die Polizei, also 10 Minuten vielleicht hat das gedauert, mhm. Das war die Polizei da, die sind rein, hat vorher noch gesagt, dass im Wohnzimmer Waffen hängen. Mhm. Da sind sie natürlich rein und ja, das hat fast eine halbe Stunde gedauert, bis sie da rausgekommen sind. Wie haben sie ihn denn da vorgefunden, weißt du das? Ja, na, der eine Polizist kam wieder raus, der hat gesagt, ich habe den wohl ganz schön böse getroffen, weil also war auch blutig gewesen, mhm. Auf der rechten oder linken Seite war das gewesen. Mhm. Aber war halt blutig gewesen und da haben sie gesagt, ist wohl ziemlich schlimm. Die haben auch gleich einen Sani angerufen. Mhm. Und der Sani ist dann rein, hat dort erst Erstversorgung gemacht. Mhm. So, dann kamen eben alle Leute, ich weiß gar nicht mehr, wie viele da drinnen waren denn schon in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall sind sie alle rausgekommen. Mhm. Mein Vater ist gelaufen. Also den brauchten sie nicht mit Trage tragen oder irgendwie was. Aber er ist ins Krankenhaus dann gekommen. Er ist ins Krankenhaus mhm. gekommen, ist auch 2 oder 3 Tage drin geblieben. Mhm. Tja, und ich habe eigentlich mit ihm selber, habe ich nie drüber gesprochen. Der mhm. meinte zu meiner Mutter bloß, wo die den aus dem Krankenhaus abgeholt hat, meinte er bloß, irgendwann, wenn ich mal nicht dran denke, kommt die Rache. Ach, das hat er gesagt? Das hat er noch gesagt gehabt im Krankenhaus. Wusste er denn überhaupt von der ganzen Geschichte oder war der so zu, dass er sich gar nicht erinnern kann? Tja, meine Mutter meinte, er hat zu mir, zu Muttern gesagt, er kennt mich ja nur nie so, ich bin ja auch kein Prügelknabe. Mhm. So, und da hat er gefragt gehabt, was für Grund ich hatte, ihn dort anzugreifen. Ja, und hat deine Mutter gesagt, was vorgefallen? Ja, meine Mutter hat ihm so gesagt, dass durch diese Ehestreite und diese, was wie er sie immer angegriffen mhm. hat und meine Oma auch angegriffen hat und dadurch kam das eben. Aber also er zeigt überhaupt keine Reue? Tja, wenn ich das wüsste. Ich habe mit ihm selber habe ich noch nie drüber gesprochen. Du wohnst nicht mehr zu Hause bei deinen Eltern? Doch, ich wohne, also wir haben 2 Familienhaus. Mhm. Und ich habe das obere Geschoss, also ja. oben und ja. meine Eltern, die wohnen unten. Aber dann läuft man sich doch ständig doch irgendwie über den Weg. Ja. Redet ihr gar nicht miteinander? Selten. Also wenn wir reden, dann reden wir wirklich nur über das Nötigste. Mhm. Und das war's dann auch. Und ich habe ihn ja jetzt schon seit einem Monat ungefähr nicht mehr gesehen. Er hat selber gesagt, er macht eine Entziehung, nachdem das passiert ist. Mhm. Also ich... Ja, macht er eine Entziehung? Weißt du das? Er ist jetzt schon weg, ja. Du hast mit deiner Mutter doch sicherlich regelmäßigen Kontakt, ne? Meine Mutter fährt regelmäßig hin, ja. Nee, du hast regelmäßigen Kontakt mit deiner Mutter. Ja, das ja. Das heißt, du weißt ja, was im Moment abgeht. Er ist also in einer Entziehungskur. Ja, ich meine, das ist ja immerhin ein Schritt, ne? Ja, eben. Also, ich weiß nicht, ich habe mich mit meiner Mutter auch schon unterhalten. Meine Mutter meinte, vielleicht war das sogar... Mhm. Wo es bei ihm Klick gemacht hat. Ja, mir macht nur Sorgen, gerade den Satz, den du gesagt hast, dass er im nüchternen Zustand da irgendwas von der Rache schwafelt. Tja. Nimmst du das ernst? Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich weiß, wie mein Vater drauf ist. Also ich würde mich nie mit einem anlegen, wenn er nüchtern ist. Mhm. Nun hast du den geschlagen. Hätte es passieren können, hättest du das in dem Moment in Kauf genommen, dass du ihn vielleicht sogar erschlagen hättest? Ja, also in Kauf genommen. War in dem Moment, war alles ausgerastet also, bei dir? In dem Moment wäre mir das so scheißegal gewesen. Mhm. Also da ging es nur darum, deine Mutter zu schützen. Ja, ich wollte eigentlich bloß, also ich hab das eigentlich hinterher, weil die Polizei hat mich auch vernommen, ich habe ja eine Anzeige gekriegt, 3 Monate Bewährung. Ach, das auch noch? Ja, das auch noch. Du hast deine Mutter geschützt und dann kriegst du eine Anzeige, 3 Monate Bewährung. Ja, genau, und das habe ich eben nicht verstanden. Das habe ich auch zu der Polizei gesagt. Normalerweise war es eigentlich aus meiner Sicht, war es eigentlich Notwehr gewesen. Mhm. Und er hat keine Strafe bekommen. Er hat überhaupt nichts bekommen. Das ist unglaublich. Also man muss ja wirklich öfters zweifeln an allem. Also wenn ich das hier alles so höre. Also ich habe auch noch Schulden jetzt bei ihm. Ich muss ja 2000 Mark an seine Krankenkasse bezahlen. Aber die Frage ist ja auch, warum zeigt deine Mutter ihn denn nicht an? Tja, warum? Wenn du erzählst, dass das seit immer so geht, dann das, seitdem du auf der Welt bist, warum? Ja, das ist eigentlich schon seit, also so eine Kindheit direkt habe ich eigentlich nicht gehabt. Er hat die Familie eigentlich auch kaputt gemacht dadurch. Aber Daniel, solche Geschichten höre ich hier ja so oft, ne? Und dann sitze ich hier immer fassungslos und frage mich, warum machen die Frauen das denn mit? Warum trennt die sich denn nicht von dem? Ja, warum zeigt die dir nicht an? Domian, weißt du, wie oft ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe, wegen einer Scheidung oder so? Hm. Ich weiß nicht, sie sagt dann immer, das ist ihr Mann und irgendwo liebt sie ihn auch noch. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wenn man ja. so malträtiert für einen Menschen und Todesangst vor einem Menschen haben hat, dann liebt man den nicht mehr. Und wenn man den liebt, dann hat man einen Riss in der Birne. Das ist doch keine Liebe. Na, ich weiß nicht, ich denke mal, meine Mutter hat auch Angst, dass sie hat ja keine Arbeit. Wenn sie jetzt sagt, pass auf, wir lassen uns scheiden oder sie zeigt ihn an, das ist sein Haus. Das wäre das Erste, also er könnte sie praktisch auf die Straße setzen. Und Daniel, ich denke mal, da wird sie Angst haben, dass sie keine Wohnung kriegt, keine Arbeit und weiß ich was alles. Aber es gibt immer, das weißt du auch, es gibt immer Mittel und Wege. Ja, wir waren doch schon bei Proformier gewesen, also da hatten wir uns auch schon vorgestellt gehabt. Aber da hat sie eben auch genau diesen gleichen Gesetz gesagt gehabt wie zu mir, dass sie ihn eben noch liebt. Wie soll das jetzt weitergehen? Also da ist irgendwie so ein Rachespruch in der Luft. Belastet dich das schon noch irgendwie ein bisschen? Ja, na klar, irgendwo, also gerade wenn man wieder an diesen Tag denken tut. Ich meine, man wird ja dann doch, irgendwann wird man ja wieder dran erinnert. Hat er eigentlich jetzt zum allerersten Mal nach 20 Jahren einen Entziehungskur angetreten? Ja. Zum allerersten Mal nach 20 Jahren? Ja. Da könnte man ja nur Hoffnung schöpfen, dass er vielleicht, dass es wirklich ein bisschen was in ihm ausgelöst hat. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Hoffnung eigentlich aufgegeben. Also ich weiß es nicht, ob er es schaffen tut. Ich glaube es auch nicht. Ich kann dir nur wirklich raten, das brauche ich dir nicht raten, das machst du, das habe ich ja schon mitbekommen, dass du, wenn deine Mutter schon eher auf schwächlichen Beinen steht in der Situation und in der Beziehung, dass du zu deiner Mutter hältst. Ja, na das sowieso. Das tust du auch, ne? Dass sie weiß, der Daniel ist da und der Daniel hilft mir, falls es irgendwie ganz dicke kommt. Ja, eben. Habt ihr noch Geschwister? Hast du noch Geschwister? Ich habe noch eine Schwester, ja. Wie alt ist die? Die ist 14. Hat die auch sehr unter dem Vater gelitten? Ja, also bei ihr war es so weit gewesen, dass sie schulische Probleme gekriegt hat, Freundeskreis ist zusammengebrochen von ihr und alles sowas, also eben durch meinen Vater. Also beinahe den Vater erschlagen, weil der Vater die Mutter drohte umzubringen. Richtig. Ne, so ist deine Geschichte. Ja. Halt zu deiner Mutter, Daniel. Ja, na das mache ich auf alle Fälle. Alles Gute. Ja, schönen Dank. Tschüss, Daniel. Jo, tschüss. Der nächste am Telefon ist Gerd, 35 Jahre alt. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, guten Morgen. Ja, guten Morgen, ja. Du warst auch mal in einer solchen Grenzsituation? Ja, schon öfter, aber eine, die ich vielleicht hier erzählen wollte, war folgendes. Ich bin mit meinem Freund, durchs Bermuda-Dreieck in Berlin gegangen. Das ist hier so eine Insel des Glücks sozusagen. Also eine Kneipenecke ist das, Kneipen-Ecke, ne? Diskotheken und schwule Szene. Ja, genau so. Also im Prinzip passiert da nicht viel. Deshalb war das eine ganz überraschende Situation. Wir hatten uns gefetzt auf der Straße, etwas Beziehungsstress gehabt. Was eine türkische Gang mitkriegte, wahrscheinlich irgendwelche frustrierten Stricher, die keinen Umsatz gemacht hatten und wirklich Geld von uns wollten, uns also wirklich ziemlich derb zusammengeschlagen hat. Das heißt, mich weniger, aber mein Freund halt. Wie viele Leute waren das? Das waren 5 oder 6. 5 oder 6 Leute? Ja, also einer blieb im Hintergrund, 5 waren aktiv und der aus dem Hintergrund hat mich dann noch, naja gut, das kommt später. Und in der Situation, also einer drückte mich halt aufs Auto. Ich bin rausgekommen aus der Situation einigermaßen, indem ich ihm halt ja an seine Moral appellierte, dass er sich das ja wohl jetzt nicht antun will. Aber mein Freund wurde also quasi neben mir, also es war ein Auto, ich war quasi an der Fahrertür und vorne an der Kühlerhaube wurde mein Freund ziemlich derb zusammengeschlagen, dass er also blutend da lag. Mit Fäusten oder hatten die auch Schlagstöcke oder irgendwelche? Nee, die haben sich mit Fäusten und solchen Sachen, Waffen weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber ich glaube, es waren halt nur die Fäuste, was aber schon gereicht hat, weil wir waren etwas gehandicapt, weil wir auch was getrunken hatten und ich hatte also wirklich einen dermaßen Hass danach, währenddessen und danach auf türkische Männer, dass ich schon manchmal auch Mordgedanken im Kopf hatte. Also wenn gewisse Situationen passiert sind auf der Straße, wo ich dachte, mein Gott, diese Kultur geht mir so auf den Sack, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich war nie ausländerfeindlich. Seit dieser Situation ist da irgendwie ein Bruch entstanden. Sind diese Leute angezeigt worden und gefasst worden? Nee, gefasst leider nicht. Die Polizei war komischerweise sehr hilfsbereit. Also ein Bewohner hatte das Ganze mitbekommen und von oben dann die Polizei geholt. Als sie das mitkriegten, sind die abgehauen, sind dann noch mit der Minna einmal um den Block, haben sie aber nicht mehr gefunden. Ist dein Freund schwer verletzt worden dabei? Fast. Also es ist ihm ein Glassplitter ins Auge gegangen und hat also knapp die Iris verfehlt. So. Also du wolltest gerade irgendwas sagen, dass jemand im Hintergrund mit dir da was gemacht hat. Du meinst jetzt in meinem Kopf was? Nee, das einer von den Schlägern im Hintergrund stand. Ja gut, also mir ist soweit nichts passiert, weil ich halt mit dem irgendwie Augenkontakt hatte. Komischerweise hat er mich dann nicht so, er hat mich die ganze Zeit nur festgehalten, während mein Freund neben mir halt zusammengeschlagen worden ist. Dann kam halt von hinten, als er mich losließ, kam halt noch von hinten jemand und traten halt also mit voller Wucht in den Magen, dass ich also, mir in die Hose schiss sogar und danach war so ein Hass da, so ein Hass, dass ich den am liebsten halt wirklich, also wäre er mir jetzt in dieser Situation, hätte ich ihn zu fassen gekriegt, ich glaube, ich hätte ihn erwürgt. Ich weiß es nicht, aber. Ja, zumal dein Freund ja auch wirklich, hätte sehr schwer verletzt sein können, ne? Ist ja haarscharf nur gut gegangen, oder? Ziemlich, ja. Es ist knapp dran vorbeigegangen, ja. Also das Geld war weg und die Brille war kaputt und die Augen. Du hast gerade so gesagt, dass du vermutest, es waren vielleicht Stricher, die keine Kundschaft hatten. Was? Kann es nicht auch sein, dass es einfach so eine Macho-Gang war, die Schwule klatschen wollten? Das halte ich eher für unwahrscheinlich, weil in vis-à-vis des Ganzen ist so ein Stricherladen, in dem halt auch türkische Stricher verkehren. Was mir halt nicht ganz klar daran ist, sie machen Geld damit, lassen sich gerne auch von Schwulen ihre sexuellen Empfindungen lassen sich gern befriedigen, aber in der Öffentlichkeit hassen sie uns und wollen uns nur ans Leder. Ist jetzt stumpf und platt gesagt vielleicht. Na gut, aber das sind jetzt halt. Wie gehst du mit diesen Gefühlen in dir um, dass du bemerkt hast, ich war in einer Situation, da hätte ich eigentlich jemanden umbringen können? Macht dir das vor dir selbst Angst oder denkst du, dass so ist es nun mal und ich bin so, das ist auch ein Teil von mir? Ich denke eher Letzteres. Es ist bis heute so geblieben. Ich hatte sowas schon öfter. Vielleicht ist es sogar ein Stück Menschlichkeit in einem. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich würde genauso empfinden. Ich glaube, ich würde es auch genauso dann denken oder tun in dem Moment. Wenn ich in einer solchen Situation wäre, würde ich auch nicht da menschlich und faktisch, sachlich drüber nachdenken, sondern dann geht es einem ans Eingemachte, ne? Das ist Notwehr dann. Klar, und in dieser Situation war halt auch noch dabei irgendwie, es sind Türken, darf ich das überhaupt? Verstehst du gleich, da wird man ja gleich als Rassist oder ausländerfeindlich und. Was natürlich völlig bescheuert ist, ne? Ein Angreifer ist ein Angreifer, ne? Ob es ein Deutscher ist oder ob es ein Türke ist. Ja, das ist vollkommen egal. Gerd, die Sendung geht zu Ende. Ihr seid relativ gut herausgekommen, Gott sei Dank. Auf dass das nicht nochmal passiert, sowas. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Gerd, tschüss. In der Technik heute Nacht Leo Scholten. Das war's für heute. Morgen Nacht sind wir im Fernsehen 4 Minuten später, im Radio aber pünktlich um 1 Uhr. Im Fernsehen um 1.04 Uhr und morgen wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich freue mich auf eure Anrufe, wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Bye, bye.